Aufgabe 7d. Wortakzent. 1. Kommen. Ankommen. Das Paket ist angekommen. 2. Sehen. Aussehen. Die Jacke hat anders ausgesehen. 3. Kaufen. Verkaufen. Ich habe das Auto verkauft. 4. Stehen. Verstehen. Ich habe die Frage nicht verstanden. 5. Zahlen. Bezahlen. Ich habe die Rechnung bezahlt. 6. Schicken. Zurückschicken. Ich habe die Jacke zurückgeschickt.